herzlich willkommen zum Uncast Episode 596. Totgesagte leben länger. Ich glaube, es gab schon mal eine Folge mit diesem Titel, aber diesmal betrifft's das Honor View 20. Ihr wisst ja, ich habe mir ein neues OnePlus geholt und weil es eben für das Honor View 20 jetzt schon seit Juli, also der letzte Stand vom Sicherheitsupdate war Juni oder Juli 2021 und dann kam nichts mehr und das war mir eigentlich zu lange. Ja. Jetzt kommt tatsächlich nochmal ein Update für das Honor View 20, für die Global Version, also auch die, die hier verkauft wurde. Und damit übererfüllt Huawei, von denen wird das Update nämlich ausgeliefert, weil diese Geräte, diese Honor-Geräte waren noch unter dem Huawei, unter der Huawei-Regentschaft herausgekommen, wenn man so will. Ja, und das wird jetzt tatsächlich ausgeliefert, ja, dieser Security-Patch. Und der bringt einige Fixes mit, zwei kritische, 15 als hochgefährlich eingestuft und 38 mittlere Bedrohungen. Das ist schon jede Menge, ja, jede Menge. Und damit wird das System aber halt auch noch ein paar Monate länger nutzbar. Also man kann da schon sagen, ein halbes Jahr kann man da schon noch einigermaßen sicher dann herumfuhrwerken mit dem Teil. Ja. Das heißt für mich, ich kann das noch länger als Spielegerät nutzen, bevor es dann endgültig nach dieser Zeit dann zu einem reinen Geocaching-Gerät wird. Ja. Also jetzt habe ich nochmal eine Frist bekommen, oder das Honor View 20 hat nochmal eine Frist bekommen. Ja, sehr schön, das ist sehr lobenswert. Und das heißt, ich kann es dann jetzt voll nutzen im Netzwerk, ganz normal, sobald das Update angekommen ist. Ich habe es noch nicht, aber ich habe die Update-Notiz gelesen. Durch einen Zufall ist mir das aufgefallen, vom 29. November schon, ja. Und es soll im Dezember halt ausgeliefert werden. Und jetzt ja, es wird offenbar schon ausgeliefert, nur bis es eben alle bekommen haben, dauert es eben normalerweise doch recht lange. Trotzdem erwarte ich es jetzt jeden Tag und dann kann ich das Gerät erstmal nochmal ein halbes Jahr schon normal nutzen. Wie gesagt, wenn ich es dann als Geocaching-Gerät umgebaut habe, umgewurstelt habe, dann werde ich euch darüber auch noch genau informieren, sofern ich dann irgendwann auch mal wieder geocachen kann, dass sich die Lage mal wieder normalisiert hier, ja, dann werde ich das natürlich auch genau ausprobieren. Probleme werden natürlich sein, der Offline-Betrieb, ganz klar, muss offline gehalten werden, nur kurzzeitig online, um eben beispielsweise die Cache-Informationen zu aktualisieren und so weiter und so weiter. Da ist das Risiko dann überschaubar. Aber ansonsten tatsächlich muss das Gerät dann dauerhaft offline betrieben werden und mal sehen, wie das dann wird mit den Geocaching-Apps und so weiter und so weiter. Okay, also das war einmal. Habe ich heute noch ein paar oder zwei, genauer gesagt, Hinweise für das OnePlus Nord 2 5G. Und zwar, es gibt einen Trick mit versteckten Apps. Ja, ganz cool. Das wissen gar nicht alle. Es gibt eine Funktion hier bei dem Oxygen OS. Wenn man, also mit den Standardeinstellungen, man kann das auch noch anders einstellen, aber wenn man mit zwei Fingern nach außen swipe, dann kommt man in einen sogenannten ausgeblendeten Bereich. Ja. Dort können Apps rein, die ihr nicht auf dem normalen Screen oder in eurer normalen Drawer-Liste haben möchtet. Sei es jetzt Apps, die niemand sehen will, oder einfach Apps, die ihr sowieso nie aufruft. Ja, ich denke da zum Beispiel an solche Icons von Widgets, ja, die sich nicht ausblenden lassen, oder eben Apps, die ihr ja, per Bloatware bekommt, aber niemals braucht, ne? Oder sowas wie das SIM-Toolkit. Ne? Regt mich total aus, habt ihr Dual-SIM, habt ihr zweimal dieses blöde SIM-Toolkit drin, das man niemals benutzt, ja, zumindest nicht aktiv. Also verschieben in ausgeblendete Apps und dann hilft das der Übersicht deutlich. Oder ihr habt eine von den 20 Google-Apps, ja, die ihr nicht nutzen wollt, die könnt ihr dann ebenfalls rüberschieben in den ausgeblendeten Bereich, weil die kann man nicht deaktivieren und auch nicht deinstallieren, zum Beispiel Messages, ja. Bevor ich dieses Messages von Google benutze, ja, würde ich eher wieder Briefe schreiben. Und von daher würde das dann dort reinpassen. Aber es geht auch noch anders. Dieser ausgeblendete Bereich lässt sich nämlich schützen mit einem Passwort. Und dann kommt ihr wirklich nur daran, wenn ihr ein Passwort eingegeben habt. Das ist wirklich dann nützlich, wenn man Apps zum Beispiel verstecken möchte. Ja? Um ganz sicher zu gehen, dass zum Beispiel, man hat es ja immer wieder das Problem, ja, der Komfort gegenüber, ne, Sicherheit, ist ganz klar, was macht man also? Man nutzt dieses Smart Lock beispielsweise, um, wenn die Uhr verbunden ist mit dem Smartphone, dann entsperrt sich das automatisch. Das ist ganz nützlich, das ist super. Nur, ja, wenn bei euch noch andere Leute im Haushalt sind und ihr seid im Haushalt, zum Beispiel auch in einem Zimmer, dann kann man je einfach ans Handy gehen. Ich meine, das ist strafbar, ja, aber es wird halt doch mal gemacht. Ne? So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Apps, bei denen ihr ganz sicher sein wollt, dass es dann nicht zu Gesicht kommt, ja, auf diesen gesicherten Bereich abzulegen, und damit sind die so nicht sichtbar. Auch wenn man den Trick kennt, ja, für in diesen ausgeblendeten Bereich zu gehen, braucht man dann noch ein Passwort, um da Zugriff zu erhalten. Also sehr, sehr interessant und ein zusätzliches Sicherheits ja, Feature, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe nicht auf die Schnelle ermitteln können, ob da irgendwelche besonderen Verschlüsselungsmaßnahmen ergriffen werden. Und deswegen muss ich sagen, geht davon aus, dass es nicht so ist, sonst wäre das sicherlich ganz, ganz prominent gezeigt worden, ja, irgendwo bei OnePlus, und deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht weiter geschützt ist, sondern dass einfach die Apps nur nicht zu sehen sind. Also das natürlich bedenken. Dafür gibt es ja auch den App-Locker, ja, App-Locker, ja, aber auch der verschlüsselt es nicht, aber bietet halt noch ein bisschen mehr Schutz. Dann wird jede App einzeln nochmal mit einem Datenschutzpasswort entsperrt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja. Aber wie auch immer, so für die das einzelne Verstecken von Dateien funktioniert es, von Apps funktioniert es ja ganz gut. Play Games soll auf dem PC, auf Windows tatsächlich laufen, ja. Und zwar macht es Google hochoffiziell selbst, ja. Das ist interessant. Und ermöglicht dann das Spielen von Android-Games von der Play-Games-Plattform, ja, dann direkt im Betriebssystem Windows, und bietet somit wieder eine zusätzliche Schnittstelle. Aber ich muss sagen, ich finde das, so schön das ist für die allgemeine Nutzung von diesen Games, ja, und für die Entwickler und auch sicherlich für die Windows-User, die das, die vielleicht ein Spiel dort haben möchten, das es nur auf Android gibt, aber ich finde, es ist mal wieder bezeichnend, wo die Open-Source-Community einfach die Sachen schleifen lässt. Wisst ihr, es gibt einen Kompatibilitätslayer für Linux. Das heißt, dass das für Android, Entschuldigung, das heißt, auf Linux könnt ihr Android-Apps laufen lassen mit diesem Layer. Das Layer ist so unpopulär, ja, möchte ich mal sagen, dass eigentlich kaum jemand es wahrnimmt. Da wäre doch zum Beispiel schön, eine App zu machen, also ein Programm zu schreiben für Linux, ne? Der das einfach per Klick ermöglicht, ja, wupp, und jetzt hat man hier seine Möglichkeiten für etwas zu installieren. Aber nein, nein, nein, ne? Dem einen passt das nicht, dem anderen passt sowieso Google überhaupt gar nicht, ja, und irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, das wird nichts Halbes und nichts Ganzes, obwohl es eigentlich schon fertig ist und funktioniert. Aber irgendwie, man kann es nicht einfach so nutzen. Warum sollte man das auch, ja? Und was auch bedenklich ist, Google hat auf der Linux-Plattform, obwohl Android ja auf Linux basiert, selbst offenbar keine Ambitionen. Wundert mich auch nicht. Ja, also ich meine, dafür ist einfach der Marktanteil nicht so hoch. Google nimmt Linux nur wahr als Entwicklerplattform. Ja. Und die brauchen keine Android-Apps, Games oder sonst irgendwas, außer natürlich, ja, über diese ADB und so weiter. Ne? Das geht ja auch alles. Ja, also ich könnte mich ärgern, wie verrückt deswegen wieder. Dann kommt so eine Plattform, die überhaupt nicht kompatibel ist mit Android, überhaupt nicht. Und dort läuft es dann. Auf einmal, warum? Weil sich dort die Leute kümmern. Ja, die wollen das einfach easy machen und Google sieht es und sagt, okay, das machen wir, da haben wir mehr Nutzer und zack. Also sowohl Google ist dazu zu kritisieren, als auch die Open-Source-Community, denen es offenbar ganz egal ist, ja, ob die Benutzer unter Linux einfach Android-Apps starten können oder nicht. Es ist so traurig, Leute. So traurig. Ja. Man könnte schon längst unter Linux ein Programm haben, Doppelklick, ja, der Play Store geht auf, man installiert Android-Apps und wunderbar, alles super. Nein, nein, nein. Ah, nee, das ist da, geht das nicht. Da hat die Lizenz und das ist ja nicht open. Und überhaupt, ach ja, toll. Und dann funktioniert es eben nicht. Und wisst ihr was? Bei Windows, jetzt funktioniert's. So. Blöd ist, ich habe kein Windows. Und wird mir deswegen auch natürlich kein Windows zulegen. Aber trotzdem erlaube ich mir die Kritik an den Leuten, denen offenbar immer wieder das egal ist, was eben normale Nutzer fordern oder haben wollen würden, ja, wenn sie es denn bekommen könnten. Ja, es ist ja auch so, ne? Klar, es gibt vielleicht keine große Nachfrage, ja, weil das Publikum unter Linux eben nicht das ist vom Massenmarkt. Aber Achtung, Breaking News. Wenn man den Massenmarkt nicht bedient, obwohl es noch kein Publikum gibt, dann wird es auch nie ein Massenmarktpublikum geben. So. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist mir egal, ich bin ja zu zufrieden, wie es ist. Okay, genau. Genau das ist die Einstellung, die dazu führt, dass dann Linux einfach nur ein Nischensystem ist. Ja? Und manche sind damit absolut zufrieden. Ich meine, es funktioniert ja auch wunderbar alles hier, ne? Klar, man kann damit zufrieden sein oder man kann sich eben dann wieder ärgern bei sowas, dass auf der Windows-Plattform dann eben wieder Android-Spiele ganz normal funktionieren, während man auf unter Linux dann wieder durch Reifen springen muss, ja, damit man so eine App zum Laufen kriegt. Und wenn man dann noch irgendwo nachfragt, wie, warum das nicht einfacher geht, dann kriegt man auch patzige Antworten, ja, pumpige Antworten, so unter dem Motto, kannst du ja selbst programmieren. Ja, genau, kannst ja selbst programmieren. Wie oft habe ich denn das schon gehört? Tja, vielleicht keinen Bock drauf, selbst zu programmieren. Weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist, dass man eben, ja, wenn man ja, was zu essen haben möchte, muss man auch nicht gleich einen Bauernhof haben, sondern man kauft sich das Essen. Okay? Und genauso, wenn man ein Computersystem hat, muss man auch nicht alles programmieren, sondern man erwartet oder man guckt, dass andere das programmieren, dass man dann nutzen kann. Ja? Manchmal ist man sogar bereit, dafür Geld zu bezahlen. Unglaublich, oder? Naja. So. Wie auch immer, Sarkasmus beiseite. Google TV und Pluto TV machen zusammen eine Partnerschaft und bringen 300 kostenlose Live-TV-Kanäle auf, ja, wohin denn? Auf Google TV, so sieht's aus. Geräte wie Chromecast, Google TV, auch viele neue TV-Geräte. Ich hoffe, dass mal Sony TV auch mit dabei, ja, bringen das dann eben den Leuten näher, und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Schon jetzt kann man ja die Pluto TV-App herunterladen, und da hat man sehr, sehr viele Kanäle zur Auswahl. Ehrlich gesagt, inwiefern jetzt durch diese Partnerschaft mehr Kanäle zur Verfügung stehen, ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, das sind einfach die bestehenden Kanäle jetzt halt so mehr zusammengefasst, ja, unter dem U-Tab, ja. Dort sollen jetzt eben diese Empfehlungen zusammengefasst werden, und damit hat man dann eben Zugriff. Übrigens, wer Pluto TV noch nicht kennt, es ist eine App, die haben solche Virtual Channels, aber auch echte Kanäle. Das heißt, also quasi, ja, wie soll man das sagen, ja? Vielleicht gespiegelte TV-Kanäle, aber auch so On-Demand-Kanäle. Ein bisschen kompliziert, ja, aber man kann viele Sendungen On-Demand sehen. Das heißt, ihr geht dorthin, ruft eine Sendung auf, und dann geht's weiter. Dann gibt es solche Kanäle wie zum Beispiel der South Park-Channel, der läuft den ganzen Tag South Park. Ja. Da kann man zwar nicht direkt auswählen, welche Folge, aber man kann eben South Park gucken. Ja. Und dann eben, wie gesagt, die normalen Kanäle, die so mehr wie normales TV-Programm ablaufen. Ja. Also es gibt drei verschiedene Arten, wenn man so will, von Kanälen dort, und das funktioniert alles schon. Es ist auch tatsächlich kostenlos, ja, klar, Werbung, natürlich alle paar Minuten kriegen wir Werbung eingeblendet, das nervt total, aber ja, so ist das nun mal halt, das ist ja auch nicht anders im normalen Free-TV, außer ARD und ZDF vielleicht, ne? Genau, und das ist ja auch nicht free, sondern es kostet auch wieder was, ihr seht, ja, ohne Moos nichts los, oder eben Werbung reinhauen als Strafe, beziehungsweise als medialen Obolus an die Verbreiter dieser Channels. Ja, der Dezember Security Patch für die Google Pixel 6 Smartphones sind mehr als erwartet worden. Die Leute sind ja in den letzten ein, zwei Wochen schier wahnsinnig geworden. Also, jetzt können wir es ja mal beim Namen nennen. Nachdem ich dieses Changelog gesehen habe, wurde mir bewusst, wie stark die Tech-News oder die Android-News-Szene momentan wieder an diesen Pixel-Geräten hängen. Ich habe mich schon gewundert, warum manche Redaktionen schreiben, wie toll und genial und überhaupt diese Geräte sind. Dabei sind es keine schlechten Geräte, das sind die besten Pixel seit dem Original Pixel. Das muss man ganz klar sagen. Also von daher schon Daumen hoch. Ja. Aber wenn man das jetzt mal so im Vergleich guckt, was auf dem Markt so erhältlich ist, und macht einen Preis-Leistungs-Vergleich, da muss man sagen, kommt es nur noch als Durchschnitt weg. Ne? Diese Pixel 6 Geräte. Das ist schon mal ein Fortschritt, aber trotzdem. von einem Hype kann ich da überhaupt gar nicht sprechen, weil das eben alles mehr so durchschnittlich ist. Aber wenn ich mir das Changelog jetzt angucke, das sieht man mal, was die ganzen Android-Seiten so alles unterschlagen haben. Das Ding war ja kaum zu benutzen. Das hatte ja Bugs und Fehler ohne Ende. Nur das Schlimmste oder einige Sachen kamen durch, wie zum Beispiel, dass es manchmal einfach so Gespräche anfängt. Der Assistant im Gerät baut einfach so Gespräche auf, ohne Grund, ja, ruft Leute an. Interessant, ne? Oder dass eben die Ladezeit wesentlich geringer ist als angegeben. Entschuldigung, wesentlich länger ist als angegeben. Ja, was war noch so ein großes Ding? Da war doch noch was. Ja, genau. Ist eingefroren. Das ganze Gerät, die App-UI ist eingefroren unter bestimmten Voraussetzungen. Es war schon heftigst, ja. Und noch viele, viele andere Sachen. Aber bei weitem noch nicht mal annähernd so viel Fixes. Ich habe das verlinkt, Leute. Ist der Wahnsinn. Wie viele Bugs mit diesem Update jetzt beseitigt wurden? Das ist natürlich schön, dass Google diese Updates beseitigt hat. Aber ganz ehrlich, das Gerät hätte nicht auf den Markt kommen dürfen mit diesen Unmengen an Bugs. Das ist Satire live hier. Das ist Realsatire, was ihr hier sehen könnt. Bugfixes. Ja, Wahnsinn. Das sind ja seitenweise Bugfixes. Und ich weiß nicht, sind jetzt alle Bugs damit behoben oder gibt es da noch was? Also ich rede jetzt nicht von den Hardwarefehlern, die aufgetaucht sind bei einigen Geräten, ja. Also die Qualitätssicherung hatte da auch noch ein paar Probleme, aber das meine ich jetzt nicht, sondern das, was man eben mit Software fixen kann. Aber das ist irre. Wahnsinn. Gut, dass die das alles jetzt gefixt haben, aber es ist lächerlich, dass so, so viel gefixt werden musste. Im ersten Update. Also, das ist ja unglaublich. Also, ich guck's einfach mal an. Ich tue das verlinken. Das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Das ist fast so, ihr geht zum Autohändler und kauft euch ein Auto und dann beim nächsten Software-Update könnt ihr dann endlich mitfahren oder so. Das gibt's ja nicht. Unfassbar. Okay, immerhin, jetzt ist ein Fix da. Die schlimmsten Sachen scheinen behoben zu sein. Jedenfalls sind sehr viele Sachen behoben worden. Wir hoffen mal, dass das Schlimmste auch nicht dabei war. Tja, Huawei gibt nicht auf. Ja, auch das passt ja zum Titel Totgesagte leben länger. Ja, Huawei gibt einfach nicht auf, was ich beachtlich finde. Und die entwickeln jetzt einen eigenen 5G-Chip. Das ist also schon beachtlich, dass sie das überhaupt jetzt angehen. Klar, sie müssen natürlich irgendwas machen, das ist ja klar. Ansonsten wäre die Lösung nur aufzugeben und das kommt offenbar nicht in Frage. Ob sich das jetzt rentiert, ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch Huawei bereits die internationalen Märkte größtenteils abgehakt und konzentrieren sich jetzt wohl auf den chinesischen Markt. Das kann sein, ja, weiß ich nicht. Ich spekuliere deswegen darüber, das muss ich ganz klar sagen, weil selbst mit dem neuen Prozessor ist ein großes Problem noch nicht gelöst. Das Harmony OS, was angeboten wird, ist schön und gut. Aber man sieht hier keine groß angelegte Werbeaktion für das Harmony OS. Und damit wird das nichts reißen können hier. Ja, da müsste mehr passieren. Es gibt schon sehr, sehr viele Apps für Harmony OS. Auch das weiß aber eigentlich niemand. Und von daher ist es ziemlich fraglich, ob das überhaupt im Fokus steht, zum Beispiel Europa, im Fokus steht eben von Huawei, weil so wird das nichts werden. Also ich hoffe, denn ist das klar. Falls das wirklich hier jetzt von Huawei nach wie vor auch für Europa interessant sein sollte, dann müssen die was machen. Und naja, okay. Also Harmony S wird nächstes Jahr rauskommen in Europa, aber jetzt mal ganz ehrlich, die normalen Benutzer wissen nicht, was Harmony OS ist. Die haben nur in der Presse gehört, dass es dort keinen Play Store mehr gibt. Und was dann passiert, ganz klar, wenn die sich ein Smartphone kaufen und es ist Harmony OS drauf statt Play Store, dann werden die nicht sehr begeistert sein. Und zusätzlich stellt sich natürlich hier die Frage, ob sich dann dieser Prozessor lohnen würde, den die entwickeln, weil das ist ja nichts Simples, was die tun, sondern es ist schon eine ganz schöne, riesige Aufgabe, die die damit angehen. Ja. Ich bin sehr skeptisch, ihr hört es schon. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass die sich weiterhin zur Wehr setzen können. Ich unterstütze auch voll und ganz das Harmony OS, wenn das herauskommt. Aber es muss klar sein, dass das dann eine massive Marketingkampagne notwendig ist. Es muss eine große Aufklärungskampagne und Werbekampagne werden. Da gibt es mehrere Ansätze, wie die erfolgreich werden könnte, ja, meiner Meinung nach. Aber so geht es nicht weiter. Und die Hardware muss ebenfalls stimmen. Auch daran hängt es natürlich. Wenn die jetzt den neuen Prozessor entwickeln und die kommen dann mit einem tollen Smartphone raus, das über 1.000 € kostet, dann war es das in Europa. Es tut mir furchtbar leid, dann war es das in Europa. Dann können die auch, dann hilft auch keine Werbung für Harmony OS mehr. Also das muss denen auch klar sein. Wir brauchen jetzt gute, günstige, schnelle Handys. Ehrlich gesagt, das OS ist schon bei der Überlegung eigentlich schon fast zweitrangig, aber der Preis, der ist eben in Europa vor allem Number One. Ja, das Wichtigste. Ganz einfach. Das kann man, glaube ich, deutlich sehen auch. Weiß nicht, ob das in China anders ist. Anscheinend gibt es dort viele gut betuchte Menschen. Das heißt ja immer, ne? So, sind alles arme Leute. Es scheint wohl nicht so der Fall zu sein, weil die Top-Modelle laufen dort wie geschnitten Brot. Ja? Und übel. So, Samsung macht einen großen Schritt und bringt seine zwei Sparten, die Consumer Electronics Division und die Mobile Division zusammen. Ihr habt es richtig gehört. So groß sind momentan dort die Umbauten, die ja, im Prinzip die zwei größten Sparten. Achtung, nee, glaube ich nicht, denn Samsung macht nur ganz andere Sachen. Aber egal, jedenfalls von dem, was die Welt so weiß, ne? Zwei große Sparten gehen da zusammen und bilden jetzt die, Moment, wie heißt die jetzt nochmal? Eieiei. So ein komischer Name. Ich glaube Samsung X oder sowas. Oder? Samsung X? MX? MX. Genau, MX, glaube ich, war es. Genau, Samsung MX. Genau. Mal gucken hier, ob das auch wirklich der richtige Name ist. Genau, Samsung MX. Ja. Also Samsung Electronics und Samsung Mobile gehen jetzt zusammen zu Samsung MX. Mobile Experience nennt sich das Ganze jetzt. Dafür ist die Abkürzung da. Und Das ist ein ziemlich großer Schritt, wie gesagt. Offenbar scheint er nötig gewesen zu sein. Samsung plant da mehr, als man zuerst mal sieht. Es ist ganz klar, wohin da die Richtung gehen soll. Die Consumer Electronics, also Smart Home Geräte, Haushaltselektronik, aber auch Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel TV und so weiter. Das alles geht ja schon sowieso schon zusammen. Android, Google TV läuft auf Fernsehern, ja. Die Waschmaschinen sind verknüpft mit den Smartphones und so weiter und so weiter. Auch wenn natürlich die Waschmaschinen eine andere Sparte sind, ganz klar, sieht man aber hier, dass die Elektronik, die Consumer-Elektronik eben sich schon lange überschneidet mit den Mobile-Geräten und somit ist es eigentlich nur Konsequenz, dass sie jetzt beides zusammenlegen, denn dann gibt es keine Querelen mehr, so wie es bei Sony immer der Fall ist, zwischen den einzelnen Abteilungen, ja, sondern man hat sich jetzt zusammengelegt und wisst ihr, das ist auch sowas, wenn die Mobilsparte bei Sony zusammen mit der PlayStation und der Consumer Electronics Sparte wäre, ja, also die drei zusammengefasst werden. Leute, dann wird es Geräte von Sony geben, die alles schlagen, was da ist. Das kann ich euch erzählen. Und zwar in jedem Bereich. Ja. Die PlayStation wäre das ultimative Hi-Fi, High-End Audiosystem, ja, und Videosystem. Die Geräte wären komplett verknüpft, die Smartphones vernetzt mit diesen Geräten. Und für die Ohren gäbe es dann integrierte Verstärker von Sony, die eben das Ganze dann auch tatsächlich an die Boxen bringen und so weiter und so weiter. Aber so geht es eben nicht. Jetzt macht jede Sparte, will verhindern, dass die andere Sparte Konkurrenz macht. Ich sag's immer wieder am Anfang, das war so schlimm mit der PlayStation 1 und auch mit der 2er, was da gemacht wurde, damit die PlayStation 2 beispielsweise nicht als Konkurrenz für die DVD-Player von Sony agiert hat, hatte man bei der, sogar bei den ersten beiden Modellen, soweit ich weiß, von der PlayStation 2 extra etwas gemacht, damit es einen Grünstich gibt bei der Ausgabe von DVD, unter bestimmten Voraussetzungen, RGB war das, glaube ich, genau, bei RGB, dass es, das Bild also total grün ist. Damit eben hier keine High-End-Video-Ausgabe möglich ist. Und dass das beabsichtigt war, das konnte man daran sehen, dass man die PlayStation 2 nur aufmachen musste, einen Kontakt überbrücken, ein kleines Ding einlöten, ja, nur einfach nur ein Kabel einlöten und dann hat es funktioniert. Genau das habe ich gemacht und dann hatte ich High-End-DVD auch von meiner PlayStation 2. So schlimm ist das Ganze. Es hat sich zwar in den letzten Jahren gebessert, aber es gibt halt immer noch diese Konkurrenz. Ja? Und Samsung will eben das offenbar vom Grundsätzlichen her vermeiden. So ist diese Zusammenlegung von den Sparten gut. Das wird sicherlich dafür sorgen, dass es bald fantastische neue Produkte von Samsung gibt, die vorher einfach deswegen nicht möglich waren, weil die einzelnen Sparten da nicht miteinander kooperiert haben oder kooperieren wollten. Oppo hat auch was Interessantes gebracht, und zwar haben die eine ausfahrbare Kamera auf der Rückseite gebracht. Also das ist mehr so eine Zoom-Linse, möchte ich mal behaupten. Da fährt also so ein kleiner Sensor raus und der wird eben je nachdem, wie die Zoomstufe ist, ja, weiter rein oder rausgefahren, so wie man das von den Kompaktkameras her kennt. Und damit ist es natürlich möglich, auch einen echten echten optischen Zoom zu realisieren, ohne dass man jetzt die Linsen verschiebt im Gerät, sondern man hat mehr so diesen klassischen Ansatz genutzt, wo man das Objektiv vorne dann eben etwas, natürlich macht er das Gleiche, das ist auch eine Verschiebung von den Linsen, ja, aber eben so mehr im klassischen Sinne außerhalb von dem Gerät. Ich finde es sehr interessant, wenn das zu noch besseren Bildern führt, soll mir das recht sein. Ich habe damit kein Problem. Die hätten das ruhig auch ein bisschen größer noch machen können. Ja, aber da sind sie wahrscheinlich zurückgeschreckt bei Oppo. Ne? Ob wir das halt hier überhaupt jemals sehen werden, steht wieder auf dem anderen Blatt. Ist halt immer leider das Problem. Oppo hat sich mittlerweile ja zum Glück ein bisschen stärker gezeigt hier im Markt. Und von daher ja, vielleicht sehen wir dann doch noch ein paar Oppo-Geräte mehr. Google, dreimal dürft ihr raten, ich wage es kaum zu sagen. Google bringt einen neuen Messenger-Dienst. Es ist kein Witz, es ist auch noch kein April-Scherz, es ist noch kein April, ja. Und es ist offenbar kein Witz. Und zwar in Form von, und Achtung, jetzt kommt noch das Doppelte bei Gmail. Déjà-vu. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das war doch mal einmal war es probiert, zweimal probiert. Jetzt, das ist das dritte Mal alleine bei Gmail. Ich weiß nicht, wie viele Messenger-Ansätze es mittlerweile schon gab und noch gibt. Also ist furchtbar. Jedenfalls, was ist passiert? Google will eben Gmail als Messenger mit umfunktionieren und hat jetzt Voice- und Video-Calls integriert und nein, nicht so wie vorher mit diesem Google Meet, sondern jetzt direkt wieder was in Gmail direkt, ja. Ich höre einfach auf jetzt damit und sage, okay, gut, also, ne, ja, der nächste Messenger von Google, den ich nicht benutzen werde. Cool. Ja. Ich hab ja viele von Google benutzt. Ja, wie waren das? Ich habe G-Talk benutzt, dann habe ich Google Plus benutzt. Da könnte man ja auch sagen Messenger. Also, dann Allo habe ich benutzt, Hangouts habe ich benutzt. Der Messenger von Google, den habe ich ganz kurz nur benutzt, bis ich dann zu dem Schluss gekommen bin, dass RCS der größte Dreck ist, den man nie brauchen wird, weil es richtige Messenger gibt. SMS ist schon seit Jahrzehnten tot bei mir. Das war's denn. Ja, okay. Und vielleicht habe ich auch noch vergessen, Google Wave hatte ich auch mal, ja, könnte man auch dazu zählen. Duo hatte ich auch mal benutzt, aber jetzt benutze ich halt Line und Signal, die können alles und denen vertraue ich da mehr, dass es auch den Dienst morgen noch gibt. Oh Mann. Naja, okay, auf jeden Fall, so sieht es aus. Noch ein weiterer Messenger und damit ist natürlich alles wieder auf Anfang gesetzt. Ja. Offenbar will jetzt Google da eben die angeblich vielen Gmail-User dazu bringen, eben das über Gmail zu nutzen, über die App. Ob es denn wirklich so viele Gmail-User sind, ich weiß es nicht genau. Ja. Mittlerweile ist das alles so verworren, dass man das gar nicht mehr so sagen kann. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Gmail-Accounts es gibt, die nicht benutzt werden, weil sie zwangsmäßig eingerichtet werden mussten und die Leute das noch nie benutzt haben und noch kein Passwort dafür mehr kennen und jedes Mal wieder einen neuen einrichten, weil sie das Passwort nicht wissen. Ja, habe ich ja auch schon mal erwähnt. Kein Witz, ne? Also, es ist gang und gäbe, dass Leute richten einen Account auf und vergessen ihren Account Passwort, wenn sie irgendwann mal im Jahr danach gefragt werden und dann richten sie einfach einen neuen Account ein, weil sie den alten nicht mehr kennen. Das ist eigentlich gang und gäbe. Ja, so ist es. Von daher, ja, ich weiß nicht, wie viel von diesen Milliarden Gmail-Nutzern denn überhaupt tatsächlich aktiv sind. Mittlerweile bezweifle ich, dass das eine Zahl ist, die auch nur in die Nähe von den vermuteten Gmail-Accounts kommt. Jedenfalls Snapdragon 8 Gen 1 hat Hitzeprobleme. Yep. Und was hat MediaTek noch so hämisch gesagt als Seitenhieb? Wir haben ja keine Hitzeprobleme, ne? Aber Snapdragon hat Hitzeprobleme schon immer gehabt und offenbar sind die jetzt hier beim Snapdragon 8 Gen 1 tatsächlich auch massiv vorhanden. Und das enttäuscht auch einige Firmen, die jetzt auf den Gen 1 gesetzt haben. Ja, einige sind auch richtig sauer. Ich sag auch gleich noch was dazu. Auch Qualcomm ist schon ein bisschen sauer auf den Produzenten von diesem Prozessor, denn man glaubt es auch nicht, aber Qualcomm lässt ja auch diesen Prozessor per Outsourcing von anderen Herstellern, unter anderem ja, von Samsung. Aber ich komme da nochmal gleich dazu. Jedenfalls ist das ein herber Rückschlag und diese Benchmarks, die wir bisher gesehen haben, wo Snapdragon mit einer unglaublichen PR-Kampagne wieder probiert hat, MediaTek auf den zweiten Platz zu verweisen, die geht jetzt gewaltig nach hinten los, denn die Benchmarks werden nicht in der Realität ankommen, denn ich habe es schon mal gesagt, wenn man einen Prozessor kühlt bis zum geht nicht mehr, so dass es vollkommen unrealistisch ist für die normale Benutzung und erreicht dann irgendwelche Scores, hat es überhaupt nichts zu sagen. Der MediaTek-Prozessor, der kann ohne Probleme, so war es zum Beispiel auch bei ich habe es ja letztens auch gesagt, beim Dimensity 1200-Prozessor zum direkten Konkurrenten, längere Zeit eigentlich fast komplett durch ohne Drosselung arbeiten. Und am Anfang waren dann die Konkurrenzprozessoren von Snapdragon schneller. Dann nach wenigen Minuten sackte die Leistung massiv ab, während die von MediaTek gleich blieb. Und dann war der MediaTek-Prozessor deutlich schneller als das Pendant von Snapdragon. Und das ist eben genau das, was hier auch wieder passieren wird beim Snapdragon 8 Gen 1. Am Anfang werden die Werte sehr, sehr gut sein. Dann wird es absacken und der MediaTek 9000 wird unglaublich viel schneller arbeiten als der Snapdragon 8 Gen 1. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das werden wir auch bei den Real-Life-Tests oder bei inoffiziellen Benchmarks, also das heißt inoffiziell, das heißt nicht von dem Hersteller, ja, werden wir sehen, dass die MediaTek-Prozessoren deutlich schneller sein werden als die Snapdragon 8 Gen 1. Selbst für die Gen 2 hat Snapdragon quasi zugegeben, dass die dort auch noch ein Überhitzungsproblem haben werden. Bei der Gen 3 soll das allerdings deutlich verbessert werden. So schlimm ist das. Und damit ist bei mir der Würfel auch gefallen dann für meine Beurteilung. Ich habe mir es ja schon gedacht, weil das war mir zu viele PR, was es da gegeben hat, in einer Woche zu viel auf einmal. Das hat gestunken und siehe da tatsächlich, es scheint sich zu bewahrheiten, dass das ein sehr sagen wir mal, mutiger Schritt war, ja? Und dass eben die MediaTek-Prozessoren, die neue Generation, die Dimensity 9000, dann eben in der Praxis deutlich besser abschneiden werden und deutlich schneller sind als die Snapdragon und die Geräte werden auch nicht so heiß in der Hand. OnePlus will ja ein Tablet anbieten in der ersten Hälfte 2022. Ja, so hieß es jetzt in einem News Report. Auch da kann man natürlich drauf gespannt sein. Viel weiß man aber hier noch nicht, eigentlich weiß man noch gar nichts darüber, von daher, ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt erwähnt habe. Naja, vielleicht im OnePlus arbeitet an einem Tablet. Wow, Wahnsinn. Okay, jetzt wissen wir es. Nicht nur Google hat hier Softwareprobleme mit dem Pixel an den Tag gelegt, sondern OnePlus hat bei dem OnePlus 9 ebenfalls gewaltig ins Klo gegriffen, allerdings nicht beim Veröffentlichen von dem Gerät, so verrückt sind die jetzt auch wieder nicht wie Google, aber bei dem Update, da haben die nämlich gewaltig Mist gebaut. Das Android 12 Update, auf das sich viele OnePlus 9 Nutzer und 9 Pro Nutzer gefreut haben, dass die jetzt endlich das Android 12 bekommen, die haben nicht schlecht geguckt, als dann auf einmal nur noch Probleme auftraten, viele Bugs zutage dran und bei manchen sogar die Geräte gar nicht mehr richtig zu nutzen waren. Einziges Mittel, um dagegen zu vorzugehen, immerhin gibt es das, zum Glück, aber das ist schon heftig, man muss ein Werksreset durchführen und dabei werden alle Daten gelöscht und man darf auch beim Setup-Prozess nicht auswählen, dass man die OS-Einstellungen wiederherstellen soll, sondern man muss es wirklich ein komplettes, nacktes, neues System installieren und da muss man alles neu machen. Erst dann funktioniert es sicher. Also irgendwo muss da bei diesen alten Resten, die da vom alten System noch drin sind, muss da wohl einiges im Argen gelegen sein. Und das war schon heftig. Also da muss man sagen, wow, das ging daneben. Also das war nicht nur der Name offenbar. Also es heißt jetzt ColorOS 12, OxygenOS 11 und jetzt ColorOS 12. Da ist einiges schief gelaufen. Mittlerweile hat auch OnePlus das Update gestoppt. Ja? Also nicht mehr updaten, falls ihr das schon runtergeladen habt und nur auf eine freie Minute wartet, bis ihr das installieren könnt. Bitte macht's nicht. Das Update ist erstmal gestoppt worden. Ja. Weil es einfach zu viele Fehler hat. Es ist im Prinzip nicht wirklich lauffähig. Das kann Handys so weit verbacken und ja, ich will jetzt sagen zerstören, aber mit Problemen zumüllen, dass ihr das Gerät nicht mehr richtig benutzen könnt. Ja. Deswegen nicht machen, nicht updaten und ein neues Update wird rauskommen, bei dem hoffentlich dann die größten Probleme behoben sind. Ja. Eieiei. Ich hoffe, dass das bei MIUI 13 nicht passiert. Heute soll es nämlich anfangen, die Auslieferung von dem neuen MIUI 13, was auch von vielen heiß ersehnt wird. Und damit hat Xiaomi etliche Modelle hier in diese Update-Liste gepackt. Auch das Pad 5 ist dabei beispielsweise. Aber auch das Mi Note 10 und sogar das Mi 9, Redmi, einige Geräte, sogar die K-Reihe. Also viele, viele Geräte werden jetzt geupdatet mit dem MIUI 13-System. Klar, dass man hier die Top-Modelle, das Mi 11 Ultra und Mi 10 Ultra und alle anderen Mi 10 Modelle braucht man nicht extra zu erwähnen. Ja. Die kriegen natürlich das Update auch schon. Also es geht voran hier bei den Herstellern. Ein Update jagt das andere. Und ja, ich finde es nicht schlecht, aber ja, es muss halt auch funktionieren, OnePlus, ne? Also das ist natürlich die Voraussetzung, dass es funktioniert. Ach ja, die Poco-Devices, die Poco-Geräte kriegen übrigens auch dieses Update. Ja? Also die haben ja auch dieses, sind ja auch von Xiaomi und die kriegen auch das MIUI 13. Richtig cool. Also wirklich beeindruckend, was Xiaomi da hinlegt. Hoffen wir, dass alles glatt läuft. Vivo zeigt ein neues OS mal wieder, ne? Also das geht ja jetzt rund momentan, ne? Alle bringen ihr neues OS. Ocean OS nennt sich das. Origin OS Ocean. So, wow. Origin OS Ocean. Das ist ein schlechter Name. Schlechter Name. Also Ocean OS oder Origin OS. Okay, aber Origin OS Ocean. Egal. Was soll's. Okay, aber auf jeden Fall dieses neue OS wird dann eben das alte ablösen. Und wird dann auf alle neueren, mittelneuen Geräten kommen. Weiß nicht, ob das bei uns überhaupt relevant ist, groß. Wie gesagt, hier Vivo ist ja bei uns nicht sehr verbreitet, aber trotzdem, wer ein Vivo-Gerät hat, soll sich drauf gefasst machen, ein neues OS installiert zu bekommen. Ist aber nicht so schlimm, wie sich's anhört. Also es gibt schon massive Änderungen, aber es ist jetzt kein komplett neues OS, wie jetzt Harmony OS oder sowas, sondern es ist schon ganz normal basierend auf Android. Ist mehr ein Skin, wenn man so will, mit tiefer greifenden Eingriffen ins System. So wie es zum Beispiel Samsung mit seiner One UI macht und so weiter. Ne? Aber es kommt, und zwar eben für Geräte von allen Preislinien, allen Systemen sozusagen, die eben vor nicht länger als 2 Jahren rauskamen. Von daher ist es ein kompletter Umschwung auf dieses neue OS von diesen Geräten, die nicht älter als 2 Jahre sind. Also gut, was soll's? Vivo macht hier Nägel mit Köpfen. jetzt habe ich hier noch was anderes. Das ist noch falsch. Das ist hier gar nicht drin. So, OnePlus haben wir gesagt. Ach ja, MediaTek zieht nicht nur Snapdragon oder Qualcomm hier auf mit seinen Sachen. Ja. Sondern macht jetzt auch noch weiter Druck mit seinen Dimensity 1200. Das ist ja eigentlich jetzt nicht der Next Gen, ja? Sondern ist der momentan schnellste Prozessor von Dimensity. Also das heißt, in ein paar Tagen wird eben der Dimensity 9000 MediaTek der schnellste sein, aber jetzt momentan noch 1200 offiziell, was auf dem Markt ist. Zwar mit dem Vivo S12. Ja, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ja, ich weiß, das Vivo S12 wird bei uns wahrscheinlich auch nie rauskommen, aber das kommt jetzt mit einem Dimensity 1200er Prozessor. Hat übrigens auch eine 108 Megapixel Hauptkamera und Full HD Plus OLED Screen, 44 Watt Charging Geschwindigkeit. Von daher gar nicht so schlecht, zumindest mal von diesen Daten her. Okay, also mir ist ja der Prozessor sehr positiv aufgefallen bisher. Aber natürlich wollen die Leute doch eher wissen, wann ist der nächste 9000er, das nächste Gerät mit dem Dimensity 9000 fällig, weil letzte Woche hat ja Snapdragon unglaublich viele Geräte angekündigt und viele Hersteller sind dann mit eingeschwungen und haben auch gesagt, ja, wir bringen eins raus. Ja, wir bringen eins raus mit dem Snapdragon 8 Gen 1. Ja, wow. Ja, aber, ne, Redmi, das K50 Redmi Game Enhanced Edition, das wird ebenfalls mit einem Dimensity 9000 Prozessor rauskommen, ja. Also es hat sich mal wieder einer gemeldet diese Woche, der mit dem Dimensity rauskommt. Und somit darf man ein sehr performantes, schnelles Gerät erwarten. Es wird hier gemunkelt, dass da auch ein 120 Hertz oder sogar 144 Hertz OLED-Display drin ist. 40 Megapixel Kamera und jede Menge Gaming-bezogene Erweiterungen. Ja. Bin aufs Kühlsystem gespannt, ob da dann trotzdem, dass der Dimensity-Prozessor nicht so heiß wird, auch hier ein starkes Kühlsystem verwendet wird, sodass man zum Beispiel laden kann und zocken kann, ohne dass das Gerät gedrosselt wird, ist ja momentan eher Utopie als Realität, dass das geht, weil sobald das Ladegerät angeschlossen wird, steigen die Temperaturen so hoch im Gerät normalerweise, dass das ohne Drosselung gar nicht mehr möglich ist. Das wäre natürlich eine fantastische Sache, hier mit dem Dimensity 9000 laden, spielen ohne Drosselung durch ein entsprechendes Kühlsystem, das wäre schon ein Riesenfortschritt, ein Riesenhammer und würde viele Probleme beseitigen. Dann haben wir noch das Oppo Find N Foldable Smartphone. Das ist angekündigt worden und ist noch nicht offiziell angekündigt worden, aber es wird angekündigt werden demnächst. Ja, aber es sind schon ein paar Sachen durchgesickert. Ja, und zwar wird nach diesen Leaks hier erwartet, dass hier ein Display mit 120 Hertz eingesetzt wird, ein Snapdragon 888 und von dem Mechanismus her ist jetzt noch nicht groß bekannt. Die Renderings, die gezeigt wurden, sehen sehr interessant aus. Befürchte, wie gesagt, dass dasselbe Problem mit dem Nagel passiert. Ja. Ach, was denkt ihr, was ich gelesen habe jetzt? Ich habe tatsächlich einen Kommentar gelesen, da hat einer geantwortet auf einen Beitrag, weil einer sich entrüstet hat, ja, so ein teures Gerät, da kann man das mit einem einfachen Fingernagel kaputt machen, ne? Ja, er soll doch aus hygienischen Gründen sowieso seine Fingernägel schneiden und dann sollte er sich da deswegen nicht ins Hemd machen und das ist eh kein Problem und fertig. So unter dem Motto, du hast die falschen Fingernägel, du Depp. Ja? also sowas habe ich echt nicht. Also ich muss schon sagen, Fanboys sind manchmal so richtige Idioten. Das muss man schon sagen. Da wird ein qualitativ minderwertiges Gerät gekauft. Wahrscheinlich muss man sich das selbst schönreden, dann, dass man gerade einen Haufen Dreck gekauft hat, dass man selbst mit dem Fingernagel kaputt macht. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, ob man lange oder kurze Fingernägel hat. Ja. Und wer sagt denn, dass es ein Fingernagel sein muss? Kann auch irgendwas anderes sein, dass das Display berührt. Ja. Und so eine Antwort ist echt, also das ist aber mal wieder bezeichnend für die Ignoranz. Ja. Von Leuten, die ein Premium-Preisgerät kaufen. Das ist vielleicht ist das der Grund, warum immer mehr Hersteller zu teuren Geräten neigen. Weil zumindest bei den Kunden, die so ein teures Gerät gekauft haben, die Chance, dass die sich selbst eingestehen, dass sie Müll gekauft haben, wesentlich geringer ist, als Leute, die so ein Mid-Range-Preisgerät gekauft haben. Ja. Weil, ne, es kann ja nicht sein, was nicht sein darf, ja, und deswegen, ne, ist das Gerät natürlich gut, egal, ob das Mist ist oder nicht, das ist gut, weil es hat ja einen Haufen Geld gekostet, ne, und man selbst macht ja keine Fehler, ne? Also, da könnte ich wirklich, also, unfassbar, ne, das ist, ich weiß auch nicht, also, da kann ich nur einen Spruch von einer Lehrerin, einer Alten von mir, zitieren, wobei ich ja für Gewaltfreiheit bin, ja, also ich habe das immer negiert, ja, aber trotzdem, manchmal fällt mir nichts mehr anderes ein, als da drüber nachzudenken, ob an dem Spruch nicht vielleicht doch was Wahres dran ist, ne? Das sind Menschen wie Feuermelder, reinschlagen und abhauen, ja. Na, das machen wir natürlich nicht, weil wir sind zivilisierte Menschen, ja. Das machen wir heutzutage anders, ja. Man sagt denen einfach, wie beschissen ihre Einstellung ist und lasst sie denn in Ruhe oder sowas in der Richtung. Oder man sagt einfach gar nichts und hat seine Ruhe. Genau, so habe ich es gemacht. Gut, also das Vivo Find N. Foldable Smartphone wird uns also demnächst präsentiert werden, mal gespannt. Aber keine großen Erwartungen setze ich daran. Ja. So, was hat man noch? Ja, vielleicht noch eins, genau, Messenger-Dienste. Ich habe ja eben schon mal mit Google angefangen, ne? Das wird Google ja auch nicht passen, wenn sie das hören. Die Bundesnetzagentur erwägt jetzt tatsächlich einen Zwang zur Operabilität. Ach Gott, ist das ein Name? Ne? Warum kann ich das nicht aussprechen? Egal, ne? Also für eine Schnittstelle, damit die verschiedenen Messenger untereinander Nachrichten austauschen können. Bam. Also ein Zwang dazu. Das heißt, WhatsApp müsste dafür sorgen, dass sie zum Beispiel mit Signal Nachrichten schreiben, zustellen können. Und Signal müsste WhatsApp Nachrichten zustellen können und auch Line-Nachrichten, ja, und so weiter. Wobei ich weiß nicht, ob Line groß genug Marktanteil hat, um hier berücksichtigt zu werden. Ich weiß nicht. Aber ich würde es nicht ganz ausschließen. Die Frage ist, wie viele Messenger-Herstellern dann überhaupt noch in Deutschland überhaupt noch Messenger veröffentlichen werden. Also klar, WhatsApp werden die sicherlich weitermachen, weil ja, da sind eben unsere Leute ja, ne, ganz groß mit dabei oder waren zumindest noch. Jetzt sind viele ja auf Telegram und Signal umgestiegen und deswegen wird Signal und Telegram da auch sicher davon betroffen sein, bin mir ziemlich sicher. Nur ob dann, ehrlich gesagt, ob dann Line weiterhin noch offiziell in Deutschland Messenger-Dienst anbietet, das wage ich zu bezweifeln. Oder Sachen wie zum Beispiel Viper. Und was ist natürlich mit Google? Ja, mein Google hat hier ein nicht nennenswerter Marktanteil, aber wenn sie weiterhin den Messenger anbieten wollen in Deutschland, müssten die ja eben auch eine Schnittstelle zu WhatsApp und so weiter dann bereitstellen, sofern dies das tatsächlich umgestellt wird. Ja. Mal sehen. Also ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite wäre es natürlich das endlich mal jetzt das Ende davon, dass man die Leute dazu bringen muss, den entsprechenden Messenger zu installieren, sondern man kann tatsächlich alles chatten. Ja, das wäre ja okay. Erstmal. Ja, das Problem ist aber dann mit der Datensicherheit. Wenn ich zum Beispiel Signal nehme, dann nehme ich das aus einem guten Grund. Ja? Weil das das sicherste Messenger ist. Und WhatsApp ist bei mir noch nicht mal so sicher, dass ich da Katzenbilder drüber verschicken würde. Ja? Das heißt, überhaupt nicht sicher für mich. Und von manch anderen Messenger wollen wir erst gar nicht sprechen. Ja? Nur wenn jetzt hier eine Schnittstelle vorhanden ist, dann muss ja auch sichergestellt sein, irgendwie, dass ich weiß, dass jetzt die Nachricht von meinem Signal über WhatsApp zugestellt wird. Damit ist nämlich die Signal-Nachricht nicht mehr sicher. Ja, ganz einfach. Also das ist eine Geschichte, die muss klar sein. Und möglicherweise, dass eben Daten preisgegeben werden können. Ja, stellt euch mal vor, ein Telegram chattet mit WhatsApp. Also es werden da ja Daten, ja, Metadaten eventuell geschickt von Telegram an WhatsApp, die wieder von WhatsApp ausgewertet werden könnten, ja, und somit Rückschlüsse gezogen werden, welcher Account gehört denn wem? Ja, auf Telegram oder auf Signal oder auf WhatsApp, ja, und so weiter. Also ich finde es nicht sehr gut. Je länger man darüber nachdenkt, desto skeptischer werde ich. Ja. Also ja, lieber einen abgeschotteten, sicheren Messenger als einen nicht mehr zu kontrollierenden, scheinbar sicheren Messenger, wo man nie weiß, wohin die Nachricht dann eben kommt. Ja. Dann sind wir ja sind wir ja auch bei der E-Mail angelangt, ja. Dann hat jemand einen super genialen, super sicheren E-Mail-Dienst, wie ja, Mailbox.org, Posteo, Proton-Mail oder sonst irgendwas, ja, die absolut, ne, schwören, bei uns ist unmöglich, dass Daten irgendwo hingelangen und Wahnsinn und man bezahlt für seine Sicherheit und so weiter. Ja, und dann schickt man eine Nachricht an Google-Account und das war's dann. Ja, E-Mail-Adresse ist öffentlich, Inhalte unter Umständen. Es gibt sogar Mail-Anbieter, die unverschlüsselt die Nachrichten auf dem Server speichern. Ja, also ja, das war's dann. Da kann man den sichersten Messenger-Dienst haben, den sichersten E-Mail-Dienst haben, den es gibt auf dieser Welt. Wenn man an den falschen E-Mail-Account schreibt, was das mit der Sicherheit? Ja. Und ähnlich wird es dann auch sein mit den Messenger. Schade. Gut. Dann komme ich jetzt mal zur App der Woche. Und zwar war das diese Woche ziemlich schnell. Das war nämlich eine Neuerscheinung, die ich schon längere Zeit auf meiner Registrierliste habe. Ja, man kann sich ja für so vorab registrieren für einige Apps im Play Store. Und eine davon war Hatsune Miku Colorful Stage. Und ja, genau, die Hatsune Miku. Bei uns auch unter Miku Hatsune bekannt. Ja. Und das ist ein Rhythmus, ja, wie soll man sagen, Rhythmus Dance Game, ja, vielleicht. Das Prinzip ist eigentlich wie bei vielen anderen Spielen. Ich habe auch schon hier App der Woche, weil ja auch schon dieses, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, diesen Titel kann ich mir einfach nicht merken. Warum machen die so komplizierte Titel, um sicherzustellen, dass man das auch überhaupt sich nicht merken kann? Und dann auch noch so komische Titel, die man missverstehen kann. Genau. Bang Dream Girls Band Party. Das ist nichts Unanständiges, ich sag's immer wieder, sondern das ist auch so ein Rhythmus-Game. Ja? Ja, wo man eben als Group, als Girl-Group hier dann auftreten muss und eben Konzerte und so weiter machen muss. Im Prinzip ist das genau das System, was auch bei Hatsune Miku Colorful Stage zum Einsatz kommt. Das war das Einzige, was so ein bisschen enttäuschend war. Ja. Das Spiel ist jetzt gerade erst rausgekommen, das heißt, es gibt noch nicht so viele Songs. Ja. Das bedeutet auch, bei diesem Bang Dream Girls Band Party gibt es unendlich viel mehr Songs, die man spielen kann. Ja, und davon leben diese Games, ja. Aber bei Hatsune Miku Colorful Stage hingegen, da ist natürlich klar, dass da vieles drauf abgelegt ist, auf diese Vokaloiden, ja, also wie eben Hatsune Miku eine ist, ja, und deren Songs eben, die ja mittlerweile weltbekannt sind. Also Hatsune Miku, dieser virtuelle Star, ist tatsächlich ein virtueller Star, hat ja schon Konzerte, die international gezeigt wurden, gegeben. Man kann die tatsächlich auf der Bühne live sehen, mit holographischen Darstellungen wird die quasi in den Konzertsaal geholt, eine fantastische Technik übrigens, und die ist dann natürlich auch, diese Hatsune Miku ist natürlich eine von den schillerndsten und ersten Gestalten, die da aufgetaucht sind, und entsprechend ist da die Fangemeinde sehr, sehr groß. Und entsprechend auch die Musiktitel. Einige davon sind eben schon weit, weit über Japan hinaus bekannt und wurden dann eben auch entsprechend oft verkauft. Und das ist natürlich hier ein Punkt, bei dem Sega hier mit Hatsune Miku hier einiges versucht zu gewinnen. Ja, ja, genau, denn das ist eine Sega-Brand. Ja, und mit diesen virtuellen Stars hat Sega schon seit Jahren viel, viel Aufsehen erregt, und deswegen ist das Spiel natürlich bei mir auch gleich natürlich stark erwartet worden, ganz klar. Grafisch ist es wie immer, wie ich nicht anders erwartet habe, sehr, sehr schön gelungen. Die Videos, die im Hintergrund beim Spielen ablaufen, sind auch sehr schön. wie gesagt, viel gibt's halt noch nicht, aber ich habe schon gesehen, in den letzten zwei Tagen sind bereits schon wieder zwei neue Lieder hinzugefügt worden. Ja. Übrigens, ein Welterfolg von Hatsune Miku ist auch schon gleich am Anfang dabei zum Nachspielen, das Lied Melt. Ja. Und von daher ist es gut. Wo ich ehrlich gesagt noch nicht so durchgeblickt habe, ist, es gibt noch sogenannte, wie heißen es, Sekais, ja, da habe ich noch nicht so richtig durchgeblickt, also es gibt, man kann auswählen, Original, Vocaloid oder Sekai, und da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig sicher, ich habe halt erstmal nur den Original Cast, weil wenn schon ein Hatsune Miku spielen, dann bin ich auch Hatsune Miku, ja. Story ist natürlich auch vorhanden, die ist aber eher oberflächlich. Also was bleibt? Das Spiel selbst, ja. Da muss ich sagen, ist es wirklich gut gelungen. Die Erkennung am Display ist sehr genau. Es ist zumindest am Anfang nicht übermäßig kompliziert, aber das steigert sich natürlich mit den mit dem Schwierigkeitslevel, das man auch auswählen kann, natürlich. Entsprechend gibt es mehr Punkte. Insgesamt muss man sagen, wird es dem Hype gerecht? Nein. Aber es ist ein Spiel, das wirklich sehr, sehr gut ist und das durchaus als App der Woche durchgehen kann. Ich habe es jedenfalls mit der wenigen Zeit, die ich diese Woche zur Verfügung hatte, angezockt und war eigentlich entschlossen, ich spiele das weiter. Ja? Und das werde ich auch tun. Das Spiel kann zu einem riesigen Hype werden. Wenn jetzt konsequent mehr Songs und mehr Story mit einfließt, dann wird es richtig ein Hammer werden. Und ich glaube, Sega wird sich das nicht nehmen lassen. Ich glaube, die werden die Kritik auch bekommen, dass am Anfang vielleicht zu wenig zur Verfügung steht. Aber das wird sich bestimmt schnell ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Also deswegen war diese Woche ganz einfach. Hatsune Miku Colorful Stage ist App der Woche. Ja, schöne Grafik. Natürlich Sound über alle Kritik erhaben. Ja. Spielkonzept ist zwar abgenutzt, aber trotzdem eben durch die Charaktere wieder mal gerettet worden. Im Play Store könnt ihr das kostenlos downloaden. Und klar, da gibt es jede Menge In-App-Käufe. Vorsicht also, man kann spielen ohne Käufe erstmal zum Ausprobieren, aber vieles gibt es dann halt eben gegen Bares. Klar, ne? It's Sega. Ja, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer könnt ihr die Shownotes finden in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein, da könnt ihr dann draufklicken und zack, da müssen die erscheinen. Und dort drin findet ihr dann weitergehende Links zu den Themen, zur App der Woche und auch vielleicht noch ein paar weitere Informationen zu den behandelten Themen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.